Es muss klar sein, dass man mit den Praktiken der Eugenik, die man verfolgt, nicht das Risiko der biologischen Verarmung einer höheren Rasse durch die Vermischung mit einer anderen niederen Rasse eingeht, sondern nur innerhalb des ausschließlichen Bereiches eines bestimmten, schon vorher bestehenden Konglomerats arbeiten darf, wie im Falle Chiles. Hier müsste man das Beste heraussuchen, um es mit dem Besten zu vermischen und wenn einmal ein gutes Ergebnis erzielt wurde, damit aus dem eigenen Kreis treten, auf der Suche nach noch trefflicheren Möglichkeiten, die man mittels der Einwanderung erhalten könnte, ohne den Einwanderer rassisch zu verarmen. Laut Palacios wäre der Einwanderer, der Chile am besten entspricht, der Germane, was bereits hervorragende Ergebnisse während der 100 Jahre Kolonisierung im Süden des Landes erbracht hat, das aber in letzter Zeit klare Symptome der Erschöpfung und Entmutigung zeigte, aus Mangel an Verstärkung aus dem Ursprungsland und durch die unheilvolle Arbeit des Judentums, das überall die Regierungsbeschlüsse unterwandert und angetreten ist, die bäuerlichen Grundlagen zu untergraben, auf das sich jene wertvolle Einwanderung stützte, Blut und Boden. Das Neuartige des Werkes von Palacios weist nicht so sehr auf den Araukaner hin wie auf den Goten, ein Gattungsbegriff, in dem er die Westgoten, Sueben, Vandalen, Alanen und Ostgoten mit einbezieht, die ganz Europa eroberten, als sich das römische Imperium auflöste. Sie drangen um das 5. Jahrhundert in Spanien ein, wie wir bereits sahen, und blieben länger als 300 Jahre die Eroberung der Halbinsel durch die Mauren überlebend. Sie waren die rassische und kriegerische Reserve, die diese endlich vertrieben haben. Wir wiederholen, dass Gode vom germanischen Gott kommt, das seinerseits gut bedeutet. Als die Goten an die Stelle des römischen Imperiums traten, wurde die lateinische Sprache durch die romanische ersetzt, das überall eine Mischung des Lateinischen mit dem Germanischen ist, in Frankreich, in England, in Italien, in Languedoc, in Katalonien und in Spanien. Nur das Euskara, die baskische Sprache, ist es nicht. Das Buch von Palacios gibt uns interessante Beispiele von dem Einfluss der germanischen Sprache in chilenischen Wörtern, von denen man annahm, dass sie vom Mapuche herrühren. Die Philologie sollte als Zweig der Ethnologie in ihrer Eigenheit berücksichtigt werden, weil es die Gesichtsnerven und die Gehirnzentren sind, die zur Formulierung und Aussprache der Wörter benötigt werden. Den Goten ist es beinahe unmöglich, das D und das S auszusprechen, sie schlucken sie, wie es auch mit dem gotischen Provençal geschieht, aus den gleichen ethnologischen Gründen. Die Chilenen werden auch beschuldigt, das S zu schlucken. Man nahm an, dass dies Schuld der andalusischen Eroberer sei, während es in Wahrheit an den westgotischen Eroberern gelegen hat. Typische Wörter unseres Volkstums oder der täglichen Umgangssprache sollen von Spanisch-Gotischen kommen, laut Palacios. Der Gote des Zit spricht und schreibt Pairo und Pero anstelle von Pedro und On anstelle von Don. Er kann das D nicht aussprechen. Auch der Huaso, der Roto, der Abgerissene, sagt Ompairo, San Isidro statt San Isidro, Deo anstatt Dedo für Finger, Maire oder Mairi anstatt Madre für Mutter, Paire anstatt Padre für Vater, Piaira anstatt Piedra für Stein, wie die Kurikaner und die Colchagüines es aussprechen. Es sind keine Fehler, sondern veraltete gotische Ausdrücke, die aus Gründen der Schädelform des Goten so entstanden und stammen nicht von dem maurischen Andalusier noch von dem Mapuche am Ufer des Flusses Biobío. Es kommt nur durch das Wiederlateinisieren des Spanischen, durch die Anstrengung der Schönschreiber und Schreibtischgrammatiker sowie den kirchlichen Einfluss, wenn unsere Sprache den kriegerischen Archaismus der Goten verliert. Es geschieht gleichzeitig mit der Wiedereinführung der iberischen Eingeborenen-Ethnologie, die der antinordischen, antigermanischen Weltverschwörung neues Leben gibt, mit dazu beitragend, den Hass auf alles Germanische zu schüren, mit dem verbreiteten Neid und der Verleumdung durch die unteren Schichten des Mestizentums. Die ganze Renaissance und der Humanismus bauen auf dieses unheilvolle Verfahren, hervorgerufen von dem Christentum und durch die Losungen von einem dunklen Feudalzeitalter. Das gesamte höhere, aristokratische und kriegerische Germanentum, der Adel göttlichen, westgotischen, merowingischen Ursprungs sind gefürchtet und werden beneidet. Unter uns gesagt, auch der Archaismus verwandelt sich in Chilenismus. Aber Haiga, Haigan, von Harzer, gleich Tun, Taita, Papa, gleich Vater, Friska, Paliza, gleich Schläge, Futre oder Jutre, für Geck, Guaso, grob, ungebildet, sind aus dem Gotischen abgeleitete Wörter. Tranka, sich einen antrinken, kommt aus dem deutschen Wort Trank. Schon in Das Goldene Band habe ich erklärt, dass der Name eines Flusses in Beru, einer Ortschaft und eines Regiments in Chile, Buin, das bei uns keine bekannte Bedeutung hat, ein indogermanisches Wort ist, das folgende Bedeutung hat. Bole, Stier in Mittelhochdeutsch, Bole, Stier in Neuhochdeutsch, Buluk, junger Stier in Mittelhochdeutsch, Bulle ist Vulva, Blasenöffnung, Bolli ist ein kugelförmiges Gefäß, ein Kelch, Krial, Bolle bedeutet Blütenknospe oder Frucht, Knolle. Somit ist Buin ein indogermanischer Ausdruck, der sowohl Stier wie Kelch des Gral bedeuten kann. Es gibt einen Berg in den Schweizer Alpen mit Namen Buin, der sich drohend in seiner einem Stier ähnelnden Form aufrichtet. Dort in Graubünden spricht man eine alte romanische Sprache mit friaulischen und triestinischen Dialekten. Das Wort Buin erscheint in keinem modernen Wörterbuch für die spanische Sprache, wobei es von den Wikingern Atumarunas gebraucht worden sein könnte, in Gegenden, wo es entgegen der Annahme auch Stiere gab, um sich auf die Stiere oder auf den Gral zu beziehen. Hierbei handelt es sich aber um den Kelch und nicht um den Stein des Gral. Bull heißt Stier auf Englisch, Bœuf auf Französisch und Bue auf Italienisch. Es ist offensichtlich, dass die gemeinsame Wurzel Buin ist. Auch das H ist von den Germanen in die spanische Sprache eingeführt worden, denn in Lateinischen gibt es sie nicht und hat etwas mit der Art der Aussprache des Goten zu tun, mehr mit seinen Kehllauten als mit dem Einfluss der Araber, wie man geglaubt hat. Charakteristisch für die Goten in Spanien war ihre physische und moralische Größe. Sie waren blond, mit gelocktem Haar, blauen Augen und weißer Hautfarbe, mit manchmal rötlichen Bärten. In der Hauptsache waren sie Krieger und befanden sich immer da, wo es Kämpfe gab, wobei sie einen strengen militärischen und ritterlichen Ehrenkodex beachteten. Ihre Niederlage durch die Mauren ist sehr seltsam und man glaubt, dass sie eher auf innere Rivalitäten der Sippen oder auf Mängel in ihrer Kriegskunst zurückzuführen ist. Abgesehen von dem jüdischen Verrat, der den Mauren den Zugang zur Halbinsel ermöglichte. Wir haben uns bisher auch auf einen mysteriösen Auftrag bezogen, den die Goten von einem geheimen Zentrum im Baltikum eines grünen hyperboreischen Ordens erhalten haben, der sie befehligte und ihnen die Notwendigkeit angezeigt hatte, von der äußeren Bildfläche zu verschwinden, um die Auserlesenen der Rasse im inneren und weiter entfernten Regionen der Erde zusammenzuschließen. Die Westgoten, die in Spanien geblieben waren, sind zahlreiche und teilten sich in Sippen ein. Die Mauren schürten ihre privaten Streitereien, sich einmal mit der einen, dann wieder mit der anderen Partei verbindend. Doch es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Westgoten in Spanien ausgestorben sind. Sie waren Arianer, schon vor sehr langer Zeit von den Wurzeln des Glaubens ihrer nordischen Vorfahren abgeschnitten. Es war ihnen nun gleichgültig, Mohammedaner oder Christen zu werden. Mit Gewalt durch Bonifatius und Karl dem Großen zum Christentum bekehrt, da sie ja Odin, Wotan verloren hatten, war es ihnen egal, Mohammed oder Christus anzunehmen. Der Germane ist nicht Monotheist, sondern polytheistisch in seiner Wesenheit. Außerdem müssen wir uns nach dem Ursprung der maurischen Eindringlinge fragen, Maori, Mouro und so weiter. Die von den Westgoten aus Andalusien vertriebenen Vandalen gingen nach Afrika, wo sie sich mit hyperboreischen Überlebenden, ihren Vorfahren, den blonden Libyern und den Guanchen von den Kanarischen Inseln getroffen haben mögen. Die sogenannten Mauren, die in Spanien eingedrungen waren, stammten von den alten Numidiern ab. Sie waren keine Semiten, oder aber in ihren Adern floss arisches Blut. Hier stellt sich für uns eine neue Frage.